Lektion 8 Übung 8a Wie das geht, das haben wir nicht schriftlich. Aber es ist ja auch einfach. Du siehst es ja selbst. Hier, in die Papierkörbe, kommt wirklich nur Papier. Die Putzfrauen leeren die Papierkörbe am Abend in ihren blauen Plastiksack. Und der ist nur für Papier. Den blauen Sack leeren sie in die blaue Tonne. Die ist nur für Altpapier und Karton. Sie steht da hinten zwischen der braunen und der grauen Tonne. Es gibt also drei Tonnen. Richtig. Und außerdem gibt es noch einen Container für Sondermüll. Bei uns sind das besonders Batterien, CDs und Druckerpatronen. Ich vermute, die braune Tonne ist für den Biomüll, also Pflanzen, Essensreste, alles Organische. Und die graue Tonne ist für den Restmüll. So kenne ich das. Absolut richtig. Wir haben wenig Restmüll, vielleicht mal einen leeren Kugelschreiber oder eine kaputte Tasse. Unsere Getränkeflaschen stellen wir in den Ständer zurück. Seit ein paar Monaten haben die Automaten keine Plastikbecher mehr. Jeder von uns hat sein eigenes Glas und seine eigene Tasse. Und dann haben wir hier den gelben Sack für alle Wertstoffe mit dem grünen Punkt. Tetrapacks, Dosen und so. Nur für Glas gibt es einen Glascontainer im Hof. Ah, das ist ja ganz einfach. Was einen grünen Punkt hat, kommt in den gelben Sack. Genau so ist es. Auf dem gelben Sack ist noch eine Liste. Da steht drauf.